Erster Roland, wo Vögel summen. Es ist hinter den Flüssen von Kusch. Zweiter, dieses Land schickt Boten über das Wasser. Sie fahren in Papyrusbooten. Geht, schnelle Boten, zu diesem Volk. Es ist groß und stark. Viele Menschen fürchten es. Flüsse fließen durch sein Land. Dritter, alle Menschen auf der Erde, seht her. Wenn ein Zeichen auf den Bergen steht, seht es. Wenn man in die Posaune bläst, hört zu. Vierter, Jahwe hat zu mir gesagt, ich bleibe ruhig und schaue zu. Es ist wie warme Sonne am Tag. Es ist wie Tau in der heißen Erntezeit. Fünfter, vor der Ernte, wenn die Blumen weg sind. Die Knospen werden zu Trauben. Er schneidet die Reben mit Messern ab. Er macht die Ranken kaputt. Sechster, die Vögel und Tiere bekommen sie. Die Vögel bleiben im Sommer dort. Die Tiere bleiben im Winter dort. Siebter, zu dieser Zeit bringt man Jahwe Geschenke. Das große und starke Volk bringt sie. Viele Menschen fürchten dieses Volk. Flüsse fließen durch sein Land. Sie bringen die Geschenke zum Berg Zion. Dort ist der Name Jahwes.